ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Mein linker Platz ist leer. Ich wünsche mir Jörg Albrecht. Hallo Jörg. Ich bin hier. Hallo Nora Gomringer. Du hast ein Familienstück, ein ganz besonderes, mitgebracht. Ja, wenn man es so branden möchte. Auf jeden Fall ein Stück mit einem wahnsinnig schönen Titel. Wir haben ja viele schöne Titel hier in diesem Podcast, aber das ist somit mein Favorite, nämlich wie Jakob, mein Vater, sich von uns wegverwandelte. Mhm. Das Ganze stammt aus dem Jahr 1997, ist eine Produktion des Hessischen Rundfunk und basiert auf den Erzählungen Die Zimtläden von Bruno Schulz, geschrieben 1933. Regie hat Heinz von Kramer geführt, der übrigens über 100 Hörspiele inszeniert hat. Der hat auch die Textbearbeitung und auch die recht minimale Komposition, also musikalische Komposition, beigetragen. Mhm. Ja, für mich ein wirklich herausragendes Stück. Ich sag mal ganz kurz, das Setting ist ein Städtel, also ein jüdisches Städtel in Galizien, also die Gegend, die heute eigentlich Südpolen und die Westukraine oder einen Teil umfasst. Und es geht direkt los mit der Verwandlung des Vaters. Man muss sagen, die erste Verwandlung. Also er schrumpft, Zitat, wie eine Nuss, die in ihrer Schale eintrocknete. Mhm. Und dann geht es immer weiter mit absurden Szenarien dieser jüdischen Familie. Ja, viele Geschehnisse, die fast wie Beschreibung von Träumen anmuten, oder? Ja, auch die Reaktion der Familienmitglieder auf diese, ja, fast, man weiß eben nicht, sind sie wirklich selbst hervorgerufen, diese Stadien und Transformationen, die der Vater durchmacht? Er scheint sie zum Teil zu genießen. Ja. Dann ist er auch davon, also furchtbar durchwühlt und geschüttelt. Und von außen wird es beobachtet, als er scheint dabei auch Lust zu empfinden und so. Mhm. Ein wilder Ritt durch alle Emotionen aller Beteiligten. Schön ist auch, dass es gibt ja die Magd, es gibt den Vater, die Mutter, den Sohn. Der und auch der Erzähler ist, das Ganze. Ja, ach so, deshalb. Ich habe nämlich schon gedacht, Moment, es gibt ja auch diese sehr schöne Rolle des Wortverwalters. Ja. Das fand ich ganz toll. Es ist keinen richtigen Erzähler in dem Fall benennen, sondern den Worteverwalter. Ja, der auch immer wieder mal vorkommt, vor allem am Ende dann. Mhm. Und ja, also für mich ist es eben auch ein Stück über Fabulieren, darüber, wie Wirklichkeit immer über sich hinausgehen kann, wenn die Literatur mit eintritt. Es ist ein ganz tolles SprecherInnen-Ensemble. Ja, Horst Bollmann, das muss man hinkriegen, als auf einmal eine Fliege in einem Tuchladen zu sein, das zu erleben. Ja, und die gehen sehr rein in den Text, der ja eigentlich auch gar nicht psychologisiert, also bei allem, was passiert. Und das dann aber trotzdem so nachzuvollziehen, das ist schon ziemlich große Sprechkunst. Mhm. Ich fand es auch schön, dass es insgesamt doch recht opulent soundästhetisch ist. Also wir haben dann realistische Geräusche, die aber stilisiert werden. Also die Vögel, die immer wieder auftauchen, das Knarren von Türen und Dielen, der Wind. Mhm. Dann aber eben auch Instrumente, also Streicher, Bläser, mal Percussion dann auch. Das ist ja sehr unterschiedlich, mal bedrohlich, mal ein bisschen folkloristisch. Dann ja, zitiert es auch den religiösen Background. Es hat einen unheimlichen Sog. Und zum Schluss vielleicht eine Frage noch, die aus dem Stück stammt. Halten wir uns nicht unter dem Tisch, der uns trennt, alle insgeheim an den Händen? Schön. Die Übersetzung des Textes aus dem Polnischen ist erfolgt durch Josef Hahn und Mikolaj Dutsch. Ton ab. Gewöhnliche Tatsachen sind der Zeit eingeordnet. Hängen an ihrem Ablauf wie an Fädchen. Was jedoch mit Ereignissen anfangen, die keinen eigenen Platz in der Zeit haben? Mit Ereignissen, die zu spät kamen? Erst kamen, da alle Zeit vergeben, verteilt, vertan war. War die Zeit zu eng für solche Ereignisse? Kann es tatsächlich geschehen, dass alle Plätze in der Zeit ausverkauft sind? Besorgt laufen wir neben dem ganzen Zug der Ereignisse einher, der schon abfahren will. Um Gottes Willen. Sollte es tatsächlich keine Art Vorverkauf von Billetten für die Zeit geben? Herr Kondukteur! Herr Kondukteur! Nur ruhig. Ohne überflüssige Panik. Wir werden das ganz still und leise im eigenen Wirkungskreis erledigen. hat der Hörer etwas von gleichlaufenden und zweigleisigen Zeitsträngen gehört. Ja, es gibt Nebengeleise der Zeit. Ein wenig illegal freilich und problematisch. Doch wenn man solche Konterbande mit sich führt wie wir, ein überzähliges Ereignis, das nicht einzureihen ist, darf man nicht allzu wählerisch sein. Versuchen wir also an irgendeinem Punkt der Geschichte auf solche Nebenstränge und Blindgeleise abzubiegen und die illegalen Geschehnisse auf ihnen abrollen zu lassen. Nur keine Angst, es wird ganz unauffällig geschehen. Der Hörer wird keine Erschütterung spüren. Wer weiß, vielleicht haben wir, während darüber gesprochen wird, die unsaubere Manipulation schon hinter uns und waren schon auf dem blinden Geleise. Wie Jakob, mein Vater, sich von uns wegverwandelte. Ein Familiendrama, den Zimtläden und anderen Erzählungen von Bruno Schulz nacherzählt, von Heinz von Kramme. Im Jurgos. Nein, im Jurgos besaß kein Monopol auf Schöpfung. Schöpfung ist ein Privileg aller Geister. Der Materie ist unendliche Fruchtbarkeit gegeben, eine unerschöpfliche Lebensmacht und gleichzeitig die verführerische Macht der Versuchung, die uns zum Formen verlockt. Die ganze Materie wogt von unbegrenzten Möglichkeiten. Mein Vater verfiel allmählich. Er welkte in den Augen. Gebückt mit wildgesträubten grauen Haarbüscheln, redete er halblaut mit sich selber, ganz versunken in allerlei verworrene innere Affären. Selbst Adelas lautes Aufräumen konnte ihn nicht stören. Wenn ich aber am späten Abend aus dem Laden heraufkam, wurde er lebendig, rief mich zu sich heran und zeigte mir stolz die glänzenden, bunten Abziehbilder, mit denen er emsig die Seiten des Hauptbuchs beklebt. Ach, mein armer Mann. Die Materie. Ja, die Materie ist das passivste und wehrloseste Wesen im Kosmos. Jeder kann sie kneten und formen. Jedem gehorchte sie. Jedem. Alle Organisationen der Materie sind unbeständig und locker, leicht empfänglich für Rückbildung und Auflösung. Es steckt aber nichts Böses in der Reduktion des Lebens auf andere und neue Formen. Nein, nichts Böses. Wir merkten damals schon alle, dass der Vater von Tag zu Tag kleiner wurde und zusammenschrumpfte, wie eine Nuss, die in ihrer Schale eintrocknet. Diesem Schwund gesellte sich aber nicht der geringste Verfall der Kräfte bei. Im Gegenteil, der Gesundheitszustand meines Mannes, seine Laune und seine Regsamkeit schienen sich zu bessern. Er lachte jetzt oft laut und zwitschernd, hüpfte geradezu vor Lachen oder klopfte auch ans Bett, das ich ungemacht lassen musste, und antwortete sich selber herein, in verschiedenen Stimmlagen, stundenlang. Dann wieder kramte er in allerhand alten Plunder voller Rost und Staub, den ich nicht auf den Komposthaufen hinaustragen durfte. Jakob, rief ich, mit dem Löffel auf den Tisch schlagend, wenn wir uns schon alle zum Mittagessen gesetzt hatten. Jakob! Bis er endlich aus irgendeinem Schrank herauskroch, von oben bis unten mit Spinnweben und Staub verklebt. Selbst der Mord ist keine Sünde. Manchmal ist er nur notwendige Gewalt widerspenstigen und verknöcherten Daseinsformen gegenüber, die aufgehört haben, interessant zu sein. Im Interesse eines aufschlussreichen und wichtigen Experimentes kann der Mord sogar ein Verdienst darstellen. Hier ist der Ausgangspunkt für eine neue Apologie des Sadismus. Mitunter kletterte er auf die Vorhangstangen und nahm eine regungslose Pose ein. Einem großen, ausgestopften Geier gegenüber, der auf der anderen Seite des Fensters an der Wand aufgehängt war. In dieser regungslosen, zusammengekauerten Pose verharrte er mit verschleiertem Blick und schlau lächelndem Gesicht stundenlang, um plötzlich, wenn jemand hereinkam, mit den Armen wie mit Flügeln zu schlagen und wie ein Hahn zu krähen. Es gibt keine tote Materie. Kikeriki! Der Zustand des Todes ist lediglich ein Schein, hinter dem sich unbekannte Daseinsformen verstecken. Kikriki! Die Skala dieser Formen ist unendlich. Ihre Schattierungen und Nuancen sind unerschöpflich. Im Jurgos war im Besitz wichtiger und ausschlussreicher Schöpfungsrezepte. Dank diesen Rezepten schuf er eine Vielfalt von Arten, die sich aus eigener Kraft erneuern. Es ist unbekannt, ob diese Rezepte jemals rekonstruiert werden können. Aber es ist auch nicht nötig, denn selbst wenn sich diese klassischen Methoden der Schöpfung ein für alle Mal als unzugänglich erweisen sollten, verbleiben noch bestimmte illegale Methoden. Eine ganze Unermesslichkeit heretischer und verbrecherischer Methoden. Wir gewöhnten uns an seine unschädliche Gegenwart, an sein leises Murmeln, an dieses kindische, in sich versunkene Zwitschern, dessen Triller gleichsam am Rand unserer Zeit vorbeihuschten. Schon damals verschwand er manchmal für viele Tage. Er steckte sich irgendwo in den entlegenen Schlupfwinkeln der Wohnung. Man konnte ihn nicht finden. Allmählich hörte dieses Verschwinden auf, Eindruck auf uns zu machen. Und wenn er nach vielen Tagen um einige Zoll kleiner und magerer wieder erschien, so fesselte dies unsere Aufmerksamkeit nicht lange. Wir hatten eben aufgehört, ihn in die Rechnung mit einzubeziehen. So sehr hatte er sich von allem, was menschlich und was wirklich ist, entfernt. Knoten für Knoten löste er sich von uns. Punkt für Punkt verlor er die Bindungen, die ihn mit der menschlichen Gemeinschaft verbanden. Mein Vater verließ nicht mehr das Haus. Er heizte die Öfen, studierte das unergründliche Wesen des Feuers, kostete den salzigen, metallischen Geschmack und den Selchfleischgeruch der winterlichen Flammen, welche den funkelnden Ruß im Rachen des Kamins leckten. Die Mutter hatte keinen Einfluss auf ihn. Dagegen zollte er Adela große Ehre und Achtung. Das Aufräumen des Zimmers war für ihn jetzt eine große und wichtige Zeremonie, der beizuwohnen er niemals versäumte. Wenn das Dienstmädchen mit jungen und kühnen Bewegungen den Besen an langem Stiel über den Fußboden bewegte, so schien das schier über seine Kräfte zu gehen. Aus seinen Augen begossen sich dann Tränen. Das Gesicht zuckte vor leisem Lachen und der ganze Körper schüttelte sich im wollüstigen Krampf des Orgasmus. Seine Empfindlichkeit für das Kitzeln grenzte an Wahnsinn. Es genügte, dass Adela den Finger gegen ihn ausstreckte und ihn ein wenig kitzeln andeutend bewegte. Und schon rannte er in wilder Panik durch alle Zimmer und schlug die Türen hinter sich zu, um schließlich bäuchlings auf das Bett zu fallen und sich unter dem unwiderstehlichen Einfluss des inneren Bildes in Lachkrämpfen zu wälzen. Dank diesem Umstand hatte Adela eine fast unbegrenzte Macht über meinen Vater. Paralysierte die Vollkommenheit seiner Schöpfung unsere eigene schöpferische Kraft. Wir wollen mit ihm nicht konkurrieren. Wir haben nicht den Ehrgeiz, ihm zu gleichen. Wir wollen Schöpfer in unserer eigenen niedrigen Sphäre sein. Wir fordern schöpferische Kraft für uns. Wir fordern die schöpferische Wollust. Wir fordern mit einem Wort Demiurgie. Zu dieser Zeit bemerkten sie an Jakob zum ersten Mal sein Interesse für Tiere. Es war zunächst die Leidenschaft des Jägers und des Künstlers zugleich. Ein Experimentieren vielleicht in nicht erprobten Registern des Daseins. Erst in der späteren Phase nahm die Sache diese unheimliche, verworrene, zutiefst sündige und widernatürliche Wendung, die man besser nicht ans Tageslicht zerren sollte. Es begann mit dem Ausbrüten von Vogeleiern. Mit großem Aufwand an Mühe und Geld ließ sich Jakob aus Hamburg, aus Holland, aus afrikanischen zoologischen Stationen befruchtete Vogeleier kommen, die ihre riesigen belgischen Hühnern zum Ausbrüten unterlegte. Es war dies auch für mich eine höchst spannende Prozedur, dieses Ausschlüpfen der kleinen Vögel, wahrer Scheusale an Gestalt und Gefieder. Man konnte in diesen Monstern mit den riesigen, fantastischen Schnäbeln, die sie sofort nach ihrer Geburt weit aufrissen, um in den Tiefen ihrer Schlünde gefräßig zu zischen, in diesen Echsen mit den schwächlichen, nackten Körpern von Buckligen, keine zukünftigen Pfauen, Fasanen, Heer und Kondore erkennen. In Körben und in Watte untergebracht, reckte diese Drachenbrut auf dünnen Hälsen die blinden, mit dünnem Flaum bedeckten Köpfe und quakte lautlos aus stummen Kehlen. Mein Vater ging in einer grünen Schürze an den Regalen entlang, wie ein Gärtner an seinen Kakteenbeeten, und erlöste diese blinden, von Leben pulsierenden Bälge, diese unbeholfenen und unersättlichen Bäuche, welche die Außenwelt nur in der Form von Futter aufnahmen, diese Auswüchse des Lebens, die sich im Finstern tappend ans Licht drängten aus ihrem Elend. Ein paar Wochen später, immer während des Fütterns, bildeten sie auf dem Fußboden ein buntes, wogendes Beet, einen lebenden Teppich, der, wenn jemand unbedacht eintrat, zerfiel, in bewegliche Blumen zerstob, die in der Luft flatterten, um sich schließlich in den oberen Regionen des Zimmers niederzulassen. Sie besetzten die Vorhangstangen der Fenster, die Gesimse der Schränke und nisteten im Dickicht der zinnernen Zweige und Arabesken der vielarmigen Hängelampen. Blieb mir besonders ein Kondor, ein riesiger Vogel mit nacktem Hals, zerfurchtem Gesicht und üppigen Auswüchsen. Wenn er meinem Vater gegenüber saß, reglos in der monumentalen Haltung uralter ägyptischer Gottheiten, das Auge mit einem weißen Häutchen überzogen, das er seitlich über die Pupillen schob, um sich ganz in die Kontemplation seiner vornehmen Einsamkeit zu versenken, dann schien er mir mit seinem steinernen Profil ein älterer Bruder meines Vaters zu sein. Die gleiche Materie des Körpers, der Sehne und der gerunzelten harten Haut. Das gleiche trockene und knochige Gesicht. Die gleichen hornartigen, tiefen Augenhöhlen. Ich konnte mich, wenn ich ihn so sah, nicht dem Eindruck entziehen, eine Mumie vor mir zu haben. Die ständig schrumpfende Mumie meines Vaters. Charakteristisch war auch, dass er sogar dasselbe Nachtgeschirr wie mein Vater benutzte. Das ganze Unternehmen nahm jedoch nach einer kurzen Glanzperiode eine traurige Wendung. Alsbald wurde nämlich die endgültige Übersiedlung des gnädigen Herrn in zwei Zimmer unter dem Dach erforderlich, die als Rumpelkammern dienten. Von dort ließ sich schon im frühen Morgengrauen ein gemischter Chor von Vogelstimmen vernehmen. Und dort, sich mit dem Ausbrüten immer neuer Exemplare nicht zufrieden geben, veranstaltete mein Vater Vogelhochzeiten, schickte Brautwerber aus, band in den Luken und Löchern anmutige und sehnsuchtsvolle Bräute fest und brachte es tatsächlich fertig, dass der Dachboden unseres Hauses eine gewaltige, schindelgedeckte Mansarde, eine richtige Vogelherberge, eine Arche Noah wurde, in die Geflügelte jeglicher Art aus fernen Ländern geflogen kamen. Eines Tages machte ich mich auf zu einer unerwarteten Generalstöberung und Säuberung im Vogelstaat des gnädigen Herrn. Ich blieb in der Tür stehen, rang die Hände über den Gestank, der in der Luft schwebte, und über die Haufen von Unrat, welcher die Fußböden, die Stühle und die Möbel bedeckte. Rasch entschlossen öffnete ich das Fenster und versetzte dann mit Hilfe eines langen Besens die ganze Vogelmasse in wirbelndes Kreisen. Es erhob sich ein höllischer Nebel aus Federn, Flügeln und Geschrei, in dem ich einer Windmühle gleich meinen Vernichtungstanz aufführte. In seiner Verwirrung versuchte auch der gnädige Herr, sich zusammen mit den Vogelscharen Arme schwingend in die Luft zu erheben. Langsam wurde der geflügelte Nebel durchsichtiger, bis endlich erschöpft und keuchend nur mehr ich auf der Wahlstatt übrig blieb. Während der gnädige Herr mit bekümmertem und beschämtem Gesicht zur Entgegennahme jeglicher Kapitulationsbedingungen bereit schien. Weniger Inhalt, mehr Form. Ach, wie würde der Welt dieser Verlust an Inhalt nützen? Mehr Bescheidenheit in den Absichten, mehr Zurückhaltung in den Ansprüchen, ihr Herrn, dem Jürgen. Und die Welt wäre vollkommen. Ein Weilchen später kam mein Vater die Treppe seines Dominions herab. Ein gebrochener Mann. Ein König in der Verbannung. Der Thron und Reich verloren hat. Wir vergaßen ihn. Es belagerte uns abermals von allen Seiten die traurige Greue der Stadt, die in den Fenstern als dunkle Flechten der Morgendämmerungen aufblühte, als schmarotzende Pilze der Abenddämmerungen verblasste. Die Lampen dunkelten und welkten wie alte Disteln. Diese Wochen standen unter dem Zeichen einer seltsamen Schläfrigkeit, obwohl sie voll wirrer Geschäftigkeit waren. Besonders, sobald im Speisezimmer die Szenerie des Abends vorbereitet wurde. Polda und Paulina, die beiden Stürnäherinnen, machten sich dort mit den Requisiten ihres Faches breit. Auf ihren Schultern hereingetragen, betrat eine schweigsame und regungslose Frau das Zimmer. Eine Dame aus Werg und Leinwand, die eine schwarze, hölzerne Kugel anstatt des Kopfes hatte. Doch als man sie in die Ecke zwischen Tür und Ofen gestellt hatte, wurde diese stille Dame Herrin der Lage. Aus ihrer Ecke heraus, regungslos dastehend, beaufsichtigte sie schweigend die Arbeit der Mädchen. Voll kritischen Zweifels und zutiefst ungnädig nahm sie die Bemühungen und Schmeicheleien entgegen, mit welchen die beiden vor ihr niederknieten, um ihr die Fragmente von Kleidern anzuprobieren, die mit weißen Heftfäden gekennzeichnet waren. Sie bedienten dieses Idol mit Aufmerksamkeit und Geduld und konnten es doch nicht zufriedenstellen. Dieser Moloch war unerbittlich, wie nur weibliche Moloche unerbittlich sein können, und schickte sie fortwährend von Neuem an die Arbeit zurück. Und die Mädchen, spindelförmig und schlank wie die Holzspulen, von welchen sie den Zwirn abwickelten, und ebenso beweglich, manipulierten mit zierlichen Bewegungen über einem Haufen von Seide und Tuch, schnitten sich mit bellenden Scheren in die bunte Masse hinein, ratterten mit der Maschine, während sie das Pedal mit den lackierten, billigen Füßchen traten. Und rings um sie herum, da wuchs ein Haufen Abfälle aus vielfarbigen Fetzen und Lappen, wie ausgespuckte Schalen und Hülsen um zwei wählerische und verschwenderische Papageien. Die schiefen Kiefer der Scheren öffneten sich knarrend wie die Schnäbel dieser bunten Vögel. Während einer seiner abendlichen Wanderungen durch die Wohnung stieß der gnädige Herr auf diese stille abendliche Seance. Eine Weile stand er, die Lampe in der Hand, in der dunklen Tür des angrenzenden Zimmers, bezaubert von dieser Szene, voll fiebriger Träume und geräuteter Wangen. Die Brille aufsitzend, näherte er sich mit ein paar Schritten und ging um die Mädchen herum, indem er sie mit erhobener Lampe anleuchtete. Das war der Anfang der sehr merkwürdigen und wunderlichen Vorlesungen, die mein Vater von der Anmut dieses kleinen und unschuldigen Auditoriums begeistert in den folgenden Wochen dieses vorzeitigen Winters hielt. Es liegt uns nichts an Geschöpfen mit langem Atem, an Wesen auf lange Sicht. Wir geben offen zu, wir werden keinen Nachdruck auf Dauerhaftigkeit und Güte der Ausführung legen. Unsere Geschöpfe werden gleichsam provisorisch für das eine Mal gemacht sein. Wenn es Menschen sein sollen, werden wir ihnen zum Beispiel nur eine Gesichtshälfte, einen Arm, ein Bein geben. Eben nur das, was sie für ihre Rolle brauchen. Es wäre Pedanterie, sich um das zweite Bein zu kümmern, das nicht zum Spiel gehört. Hinten können sie einfach mit Leinwand zugenäht oder geweißt werden. Unseren Ehrgeiz werden wir in folgende stolze Devise legen. Für jede Geste einen anderen Schauspieler. Zur Handhabung jedes Wortes, jeder Tat, rufen wir einen anderen Menschen ins Leben. Dem Jurgos gefiel sich in ausgewählten, vollkommenen und komplizierten Materialien. Wir geben dem Trödel den Vorrang. Uns entzückt und ergreift einfach das Billige, das Minderwertige, das Trödlerhafte des Materials. Versteht ihr den tiefen Sinn dieser Schwäche? Dieser Leidenschaft für buntes Dekorationspapier, für Pappmaché, für Lackfarbe, für Werk- und Sägespäne. Das ist unsere Liebe für die Materie als solche, für ihre Flaumigkeit und Durchlässigkeit, für ihre einzigartige, mystische Konsistenz. Dem Jurgos, dieser große Meister und Künstler, macht sie unsichtbar, lässt sie aus dem Spiel des Lebens verschwinden. Wir dagegen lieben ihr Knirschen, ihren Widerstand, ihre klotzige Unzierlichkeit. Uns gefällt es in jeder Geste, in jeder Bewegung, ihre schwerfällige Anstrengung, ihre Ohnmacht, ihre süße Bärenhaftigkeit zu sehen. Die Mädchen saßen regungslos, mit gläsernen Augen da. Die Gesichter waren langgezogen und vom Zuhören verblödet. Ihre Wangen, mit roten Flecken bemalt. Es war in diesem Augenblick schwer zu beurteilen, ob sie zur ersten oder zur zweiten Generation der Schöpfung gehörten. Mit einem Wort, und damit will ich für heute schließen, wir wollen zum zweiten Mal einen Menschen schaffen. Nach dem Bild und Gleichnis eines Mannequins. Am nächsten Abend nahm mein Vater mit erneuter Suada sein dunkles und verworrenes Thema auf. Die Lineatur seiner Runzeln rollte sich mit raffinierter Schlauheit auf und wieder zu. Jede Spirale barg ein Geschoss der Ironie. Doch zeitweise erweiterte die Inspiration die Ringe seiner Runzeln, die in einem riesigen, wirbelnden Grauen wuchsen, während sie in schweigenden Voluten in die Tiefe der Winternacht versanken. Die Materie kennt keine Scherze. Sie ist immer voll tragischen Ernstes. Wer mag zu denken, dass man mit der Materie spielen darf, dass man sie zum Spaß formen kann, dass der Spaß nicht in sie hineinwächst, sich nicht sofort wie das Schicksal, wie eine Bestimmung in sie hineinfrisst? Spürt ihr den Schmerz, das dumpfe Dulden, das nicht Befreite, das in der Materie eingeschmiedete Leiden der Puppe, die nicht weiß, was sie ist? Und warum sie in dieser gewaltsam aufgezwungenen Form verharren muss, die eine Parodie ist? Begreift ihr die Macht des Ausdrucks, der Form des Scheins, die tyrannische Willkür, mit der sie auf einen wehrlosen Klotz zustürzt und ihn beherrscht, wie die eigene tyrannische, großtuerische Seele? Ihr gebt einem Kopf aus Werk und Leinwand den Ausdruck des Zorns und lasst ihn mit diesem Zorn, mit dieser Verkrampfung, mit dieser Spannung ein für allemal stehen. Er starrt in blinder Wut, für die es keinen Abfluss gibt. Die Menge lacht über die Parodie, weint, meine Damen, weint über euer eigenes Schicksal, wenn ihr die Not der gefesselten, geknechteten Materie seht, die nicht weiß, wer sie ist und was sie ist und wohin diese Geste führt, die ihr ein für allemal verliehen wurde. Habt ihr je in den Nächten das schreckliche Heulen jener Wachspuppen gehört, die im Panoptikum oder in den Jahrmarktsbuden eingesperrt sind? Den traurigen Chor dieser Rümpfe aus Holz und Porzellan, die mit den Fäusten gegen die Wände ihrer Kerker trommeln? Das ist die schreckliche Trauer aller närrischen Golems, aller Puppen, die tragisch über ihre lächerliche Grimasse nachgrübeln. Und genau so sollten wir doch, meine Damen, über unser eigenes Schicksal weinen. Beim Anblick dieser Not der Materie, der vergewaltigten Materie, der ein schreckliches Unrecht zugefügt wurde. Im Gesicht meines Vaters, zerzaust über die Schrecken der Dinge, die er aus der Dunkelheit hervorrief, bildete sich ein wahrer Runzelwirbel. Ein in die Tiefe wachsender Trichter, auf dessen Grund schrecklich sein prophetisches Auge funkelte. Sein Bart sträubte sich seltsam. Die Büschel und die Pinsel der Haare, die aus den Warzen, Muttermalen und Nasenlöchern herausschossen, stellten sich in ihren Wurzeln auf. So stand er, starr, mit brennenden Augen da und Er zitterte vor innerer Erregung wie ein Automat, der stecken geblieben ist und jetzt auf dem Totenpunkt verhält. Wer von uns kann wissen, wie viel leidende, verstümmelte, fragmentarische Lebensformen es gibt, halborganische Wesen, Pseudovegetation und Pseudofauna, die Ergebnisse einer fantastischen Gärung der Materie oder etwa auch künstlich geleimte, mit Nägeln gewaltsam zusammengeschlagene Leben von Tischen und Bänken. Wie viel gekreuzigtes Holz also? Stille Märtyrer grausamer menschlicher Erfindung. Diese furchtbaren Transplantationen fremder und sich hassender Holzrassen. Dieses ihr Zusammenschmieden in eine unglückliche Persönlichkeit. Wie viel altes, weises Leiden steckt nicht in den gebeizten Maserungen, Adern und Fasern unserer alten, vertrauten Schränke? Wer kann in ihren alten, gehobelten und bis zur Unkenntlichkeit polierten Zügen das Lächeln, die Blicke erkennen? Das Gesicht meines Vaters löste sich, während er sprach, in eine nachdenkliche Lineatur von Runzeln auf, wurde den Ästen und Fladern eines alten Bretts ähnlich, von dem alle Erinnerungen abgehobelt waren. Einen Augenblick lang dachten wir, dass er wieder in den stumpfsinnigen Zustand verfallen würde, der ihn manchmal heimsuchte. Aber er fuhr plötzlich zusammen, besann sich und sprach weiter. Die alten, mystischen Völker balsamierten ihre Toten ein. In den Wänden ihrer Wohnungen waren ihre Körper und Gesichter eingelassen. Im Salon stand der Vater, ausgestopft. Die gegerbte, selige Ehefrau bildete den Teppich unter dem Tisch. Ich kannte einen gewissen Kapitän, der in seiner Kajüte eine Melusine als Lampe hatte, die von malaiischen Balsamierern aus seiner ermordeten Geliebten hergestellt worden war. Auf dem Kopf trug sie ein riesiges Hirschgeweih. In der Stille der Kajüte öffnete dieser Kopf, der zwischen den Stangen des Geweihs an der Decke befestigt war, langsam die Augenlider. Zwischen den halb geöffneten Lippen schimmerte eine Speichelblase, die durch sein leises Flüstern barst. Kopffüßler, Schildkröten und riesige Krabben, die an den Balken der Decke als Kandelaber und Kronleuchter hingen, bewegten in dieser Stille endlos die Beine, traten und traten auf der Stelle. Das Gesicht meines Vaters nahm plötzlich den Ausdruck von Sorge und Traurigkeit an, als seine Gedanken auf dem Weg unbegreiflich welcher Assoziationen zu stets neuen Beispielen übergingen. Soll ich verschweigen, Soll ich wirklich verschweigen, dass ich meinen Bruder tatsächlich infolge einer langen, unheilbaren Krankheit allmählich in ein Knäuel Gummiderme verwandelte? Dass ich meine arme Cousine Tag und Nacht im Steckkissen umhertrug und dem unglücklichen Wesen die endlosen Wiegenlieder der Winternächte sang? Kann es etwas Traurigeres geben als einen Menschen, der in einen Klistierschlauch verwandelt ist? Was für eine Enttäuschung für die Eltern, was für eine Desorientierung ihrer Gefühle, was für ein Verwehen aller Hoffnungen, die man mit dem vielversprechenden Jüngling verbunden hatte. Und dennoch begleitete ihn die treue Liebe der Cousine, auch in dieser Verwandlung. Ach, ich kann das nicht mehr hören, stöhnte Polda, neigte sich im Sessel vor und sagte zu mir, lass ihn verstummen, Adela. Die Mädchen standen auf. Adela trat auf den Vater zu und machte mit dem ausgestreckten Zeigefinger eine das Kitzeln andeutende Bewegung. Jakob wird vernünftig sein. Jakob wird gehorchen. Jakob wird nicht mehr widerspenstig sein. Nun, bitte. Jakob. Jakob. Mein Vater wurde verwirrt, verstummte und begann voller Grauen vor diesem sich bewegenden Finger Adelas zurückzuweichen. Die ging ihm nach, drohte ihm giftig mit dem Finger und drängte ihn Schritt für Schritt aus dem Zimmer. Paulina streckte sich gähnend. Alle drei schauten sich mit den Schultern aneinandergelehnt, lächelnd in die Augen. Haben wir den Hörer bis zu einem gewissen Grad auf die kommenden Dinge vorbereitet? Und können wir an unserer Reise fortzufahren riskieren? Sind wir schon zum Kern der Dinge vorgedrungen? Oder führt dieser Weg nicht mehr weiter? Wir sind mit unseren Worten am Ende, die schon faseln, irre reden und alles Maß verloren haben. Und dennoch fängt erst hinter ihren Gemarkungen an, was an diesem Mysterium der Dämmerung unbegreiflich und unaussprechlich ist. Erst hinter unseren Worten, wo die Macht unserer Magie nicht mehr hinreicht, rauscht dieses dunkle, unfassbare Element. Das Wort zerfällt dort und löst sich in seine Bestandteile auf, kehrt zu seiner Etymologie zurück, geht wieder in die Tiefe und gleitet in seine dunkle Wurzel hinab. Wieso in die Tiefe? Wir verstehen es wörtlich. Deshalb werden auch unsere Worte dunkel und verlieren sich inmitten unklarer Verbindungen. Acheron, Orcus, Unterwelt. Spürt ihr, wie es düster wird von diesen Worten? Wie es Maulwurfshügel regnet? Wie es nach Tiefe, Keller und Grab zu wehen anhebt? Was ist nun die magische Dämmerung? Noch einmal stellen wir diese Frage, diesen fanatischen Refrain unserer Nachforschungen, auf den es keine Antwort gibt. unserer Aufregung teilt sich dem Hörer mit. Wir spüren seine Nervosität. Trotz aller scheinbaren Lebhaftigkeit ist auch uns schwer ums Herz. Und wir sind voller Lampenfieber. In Gottes Namen also. Eingestiegen und weitergefahren. Während der kürzesten, verschlafensten Wintertage, da sich die Stadt immer tiefer in die Labyrinthe der Winternächte verzweigte, war mein Vater schon jener Sphäre verfallen, verkauft und verschworen. Kopf und Gesicht waren ihm bereits so üppig und wild mit grauen Haaren bewachsen, dass seine Physiognomie immer mehr das Aussehen eines alten, gesträubten Fuchses annahm. Alles Rascheln, nächtliche Krachen und Knacken sowie das geheimnisvolle, knarrende Leben des Fußbodens hatten einen unfehlbaren und aufmerksamen Beobachter, Spitzel und Mitverschworenen an ihm. Dies absorbierte ihn dermaßen, dass er sich ganz in diese für uns unzugängliche Sphäre versenkte, aus der uns Nachricht zu geben er nicht einmal versuchte. Einzig durch den einen oder anderen Blick schien er sich mit unserem Kater zu verständigen, der gleichfalls in die Geheimnisse dieser Welt eingeweiht war, sein zynisches, kaltes, gestreiftes Gesicht hob und aus Langeweile und Gleichgültigkeit halb die schrägen Augenschlitze schloss. Um ihm eine gewisse Abwechslung zu bereiten und ihn von seinen krankhaften Grübeleien abzulenken, schleppte ihn die Mutter auf abendliche Spaziergänge, die er schweigend, ohne Widerstand, aber auch ohne Überzeugung, zerstreut und geistesabwesend mitmachte. Einmal gingen wir sogar ins Theater. Wir fanden uns in einem großen, schlecht beleuchteten und sehr schmutzigen Saal voll schläfrigen menschlichen Gemurmels und heillosen Durcheinanders wieder. Doch als wir uns durch die Menschenmenge gezwängt hatten, da tauchte vor uns ein riesiger, blassblauer Vorhang wie der Himmel eines anderen Firmaments auf. Große, gemalte, rosafarbene Masken mit geblähten Backen schwammen in einem ungeheuren Raum aus Leinwand. Die Masken zwinkerten mit ihren roten Augenlidern. Ihre bunten Lippen flüsterten lautlos etwas und ich wusste, dass der Augenblick, da die Spannung des Geheimnisses den Zenit erreicht, kommen und alsdann der wallende Himmel des Vorhangs wirklich bersten, sich erheben und ungeahnte und blendende Dinge zeigen. Es war mir aber nicht vergönnt, diesen Augenblick zu erleben. Denn inzwischen hatte der Vater begonnen, gewisse Anzeichen von Unruhe zu verraten. Er tappte alle seine Taschen ab und erklärte schließlich, dass er seine Brieftasche mit dem Geld und den wichtigen Dokumenten vergessen habe. Nach einer kurzen Beratung mit der Mutter schlug man mir vor, nach Hause zu laufen und die Brieftasche zu suchen. Nach Ansicht meiner Mutter war bis zum Beginn der Vorstellung noch genug Zeit, sodass ich bei meiner Behendigkeit rechtzeitig wieder zurück sein könnte. Ich trat in die von der Illumination des Himmels bunte Winternacht hinaus. Nachdem ich ein paar Schritte gegangen war, bemerkte ich, dass ich ohne Mantel war. Ich wollte zurückkehren, aber nach einer Weile schien mir das unnötiger Zeitverlust zu sein, denn die Nacht war überhaupt nicht kalt, sondern im Gegenteil von Strömungen einer wunderbaren Wärme und mit den Hauchen eines falschen Frühlings geädert. In einer solchen Nacht ist es unmöglich, über den Wallgraben oder durch eine andere der dunklen Gassen zu gehen, ohne sich in Erinnerung zu bringen, dass zu dieser nächtlichen Zeit bisweilen noch einige jener sonderbaren und so verlockenden Läden geöffnet sind, die man tagsüber gewöhnlich vergisst. Ich nenne sie die Zimtläden, wegen der dunklen Tönung des Holzes, mit dem sie getäfelt sind. Diese wahrhaft edlen Handlungen, spät nachts geöffnet, waren stets Gegenstand meiner heißen Träume. Du konntest dort bengalisches Feuer, Zauberkistchen, Briefmarken längst verschwundener Länder, chinesische Abziehbilder, Indigo, Kolophonium aus Malabar, Eier exotischer Insekten, Papageientukane, lebende Salamander und Basilisken, Alraunenwurzeln, Nürnberger Mechanismen, Homunkuli in Blumentöpfen, Mikroskope und Fernrohre und vor allem seltene und seltsame Bücher, alte Folianten voll wunderlicher Stiche und betäubender Geschichten finden. So selten ergab sich eine Gelegenheit zum Besuch dieser Läden. Man konnte diese Gelegenheit trotz der Wichtigkeit der meinem Eifer anvertrauten Mission nicht fahren lassen. Das entfernte mich zwar vom Ziel, aber sicherlich war die Verspätung auszugleichen, indem man später den Weg über die Salzschuppen nahm. Beflügelt von dem Wunsch, die Zimtläden zu besuchen, also bog ich in eine mir bekannte Gasse ein und ich flog mehr, als ich ging. Ängstlich darauf bedacht, nicht den Weg zu verlieren. So hatte ich schon das dritte oder vierte Quergässchen passiert, aber die erwünschte Gasse war noch immer nicht da. Außerdem entsprach die Konfiguration der Gasse nicht dem erwarteten Bild. Von den Läden keine Spur. Ich ging durch eine Gasse, deren Häuser nirgends Eingangstore, sondern nur dicht geschlossene, vom Widerschein des Mondes blinde Fenster hatten. Auf der anderen Seite dieser Häuser muss die eigentliche Gasse vorbeiführen, von der aus diese Häuser zugänglich sind, dachte ich mir. Unruhig beschleunigte ich meinen Schritt, während ich schon im Geiste auf den Gedanken, diese Läden zu besuchen, verzichtete. Ich musste nur schnell von hier in bekannte Stadtgegenden hinauskommen. Ich näherte mich der Straßenmündung, zutiefst beunruhigt, wohin sie mich entlassen würde. Ich trat auf eine breite, locker bebaute Straße hinaus, die sehr lang und gerade war und in ein Viertel führte, dessen zweideutiger und zweifelhafter Charakter stark vom grundsätzlichen Ton unserer alten Stadt abwich, wo immer noch der nächtliche Winkelhandel mit seinem feierlichen Zeremoniell herrschte. Dies hingegen schien ein industrieller und gewerblicher Distrikt zu sein, mit dem grell unterstrichenen Charakter nüchterner Zweckmäßigkeit und allen Formen eines nüchternen, neuzeitlichen Kommerzialismus. Ein neues, sozusagen schmarotzendes Viertel. Man sah da billig und miserabel gebaute Steinhäuser mit Karikaturen von Fassaden, die mit monströsen Stuckaturen aus geborstenem Gips beklebt waren. Ehemals schiefe Vorstadthäuschen, deren zusammengepappte Portale sich rasch als erbärmliche Imitationen großstädtischer Einrichtungen entlarvten. Ein wildes Klondike, ein Pseudo-Amerikanismus, dem alten morschen Boden der Stadt aufgepfropft. So reihten sich Schneidergeschäfte, Konfektionswaren, Porzellanmagazine, Drogerien und Friseurläden wahllos aneinander. Ihre grauen, mächtigen Auslagescheiben trugen schräg oder im Halbkreis verlaufende Beschriftungen aus vergoldeten plastischen Lettern wie Confiserie, Maniküre, King of England. Sonst aber war dort alles grau wie auf einfarbigen Fotografien, wie in illustrierten Prospekten einem Preiskurant, dessen langweilige Rubriken kommerzieller Anzeigen durchblätternd, man plötzlich auf höchst verdächtige Annoncen, heikle Notizen und zweifelhafte Illustrationen stößt, die sich parasitär dazwischen eingenistet haben. Kein Zweifel. Das musste jene berüchtigte Krokodilgasse sein, von der sich die alteingesessenen Bürger unserer Stadt fernhielten, wie vom Abschaum des gemeinen Pöbels. Unter den Häusern fließt der Strom der Menge. Aber genauso grau, so flach wie die Häuser sind auch die Menschen und die Gefährte. Die Straße ist breit wie ein großstädtischer Boulevard. Aber die Fahrbahn ist wie ein Dorfplatz aus gestampfter Erde. Voller Löcher, Pfützen und Gras, über die Droschken ohne Kutscher aufs Geratewohl dahinrollen. Eine Atmosphäre seltsamer Nichtigkeit durchdringt die ganze Szenerie. Die Wirklichkeit hier scheint dünn wie Papier und verrät durch alle Ritzen ihre Gemachtheit. Es gibt auch Straßenbahnen, aber erbarmungswürdig ist der Anblick ihrer Wagen, die aus Pappe gemacht sind und ganz verbeult. Dem da fehlt überhaupt die Vorderwand, sodass man die Passagiere sieht, die steif auf den Bänken dasitzen. Diese Straßenbahnen werden von den städtischen Gepäckträgern geschoben. An einer Biegung hat sich eine Menschenmenge versammelt. Sie scheinen schon lange zu warten und säumen schwarz und fast reglos die kaum eingezeichneten Spuren der Gleise. Die Gesichter im Profil wie eine Reihe blasser Papiermasken, denen man die fantastische Linie des Starrens eingeschnitten hat. Und schließlich kommt der Zug angefahren. Geduckt wie eine Schlange, miniaturhaft, mit einer kleinen, schnaufenden, gedrungenen Lokomotive. Fährt in das schwarze Spalier hinein und die Gasse wird dunkel von diesem kohlenstaubspeienden Wagenzug. Es entsteht ein Gedränge. Vermutlich muss man den Beamten bestechen, um mitfahren zu dürfen. Um ein weniges weiter gehen die Prostituierten auf und ab. Aufreizend gekleidet in langen Spitzenröcken. Es könnten aber auch die Ehefrauen von Friseuren und Stehgeigern sein. Sie gehen raubtierhaft, schleifenden Schrittes und haben in den unguten, verkommenen Gesichtern einen unbedeutenden Schönheitsfehler, der ihr Wesen noch unterstreicht. Sie schielen mit schwarzem, krummen Blick oder haben einen zerfetzten Mund oder ermangelnder Nasenspitze. Über dem ganzen Viertel schwebt das träge, ausgelassene Fluidum der Sünde. Und die Häuser, die Läden, die Menschen scheinen manchmal ein Zittern auf seinem fantasierenden Körper, eine Gänsehaut auf seinen Fieberträumen zu sein. Nirgends fühlt man sich so wie hier von Möglichkeiten bedroht, so erschüttert von der Nähe der Erfüllung, so erblasst und ohnmächtig durch die wollüstige Starre der Verwirklichung. Doch dabei bleibt es aber auch. Denn die Fatalität dieses Viertels mag wohl darin bestehen, dass nichts in die Tat umgesetzt wird. Nichts seinen endgültigen Zustand erreicht. Alle angefangenen Bewegungen in der Luft hängen bleiben, alle Gesten sich vorzeitig erschöpfen und einen bestimmten toten Punkt nicht überschreiten können. Würde dieser Punkt überschritten, müsste die Flut innehalten und zurückgehen, die Atmosphäre erlöschen und verblühen, müssten die Möglichkeiten welken und sich auflösen in ein Nichts. Die verrückten grauen Mohnblumen der Erregung in Asche zerfallen. Thank you. Heute würde ich sagen, die Krokodilgasse war ein Zugeständnis unserer Stadt an die Sache der Neuzeit und die großstädtische Verderbtheit. Offenbar konnten wir uns nichts anderes leisten als eine papierene Imitation nach Art einer Fotomontage. Zusammengesetzt aus Ausschnitten abgelegter Zeitungen vom vergangenen Jahr. Damals jedoch irrte ich von Ladenschild zu Ladenschild. Vorbei an Dutzenden von Geschäften und wieder ganz ähnlichen und wieder ganz ähnlichen. Überzeugt, niemals mehr den Weg zurückzufinden. Es ist eben ein unverzeihlicher Leichtsinn, in einer solchen Nacht einen kleinen Knaben mit einer wichtigen und dringenden Mission zu betrauen. Denn in ihrem Zwielicht vervielfältigen, verwirren und tauschen sich die Gassen gegenseitig aus. Es eröffnen sich in der Tiefe der Stadt sozusagen Zwillingsgassen, Doppelgängergassen, Lügengassen, Scheingassen. Die bezauberte und verwirrte Fantasie entwirft trügerische Stadtpläne, scheinbar seit langem bekannt und bewusst, auf welchen diese Gassen ihren Platz und Namen haben. Während die Nacht in ihrer unerschöpflichen Fruchtbarkeit nichts Besseres zu tun hat, als immer neue und schwärmerischere Konfigurationen zu liefern. Erst im Morgengrauen kehrte ich von meinen Irrfahrten nach Hause zurück. Um 5 Uhr morgens, der frühen Sonne wegen, badete unser Haus schon in inbrünstig stillem Glanze. Zu dieser frühen Stunde ging ich, da ich keinen Schlaf mehr finden konnte, die Treppe hinab, beladen mit Büchern, um den Laden zu öffnen, der sich im Parterre des Hauses befand. Ein Weilchen blieb ich regungslos im Tor stehen und hielt mit blinzelnden Augen der gewaltigen Attacke des Sonnenfeuers stand. Es war mir, als bezöge die leuchtende Hauswand mich süß in ihre selig nivellierte, bis zum Verderben glatte Flachheit ein. Ein Weilchen wurde auch ich platt, verwuchs mit der Fassade und spürte, wie die Arme verästelt, zitternd und warm inmitten der Stuckaturen der Fassade flach vernarbten. Wie viele Väter waren auf diese Weise nicht schon für immer um 5 Uhr morgens in die Fassade eines Hauses hineingewachsen, in dem Augenblick, da sie von der letzten Treppenstufe herabstiegen. Wie viele Väter waren so nicht ein für allemal zu Pförtnern des eigenen Haustores geworden, zu Flachreliefen in einer Nische, die Hand noch auf der Klinke, das Gesicht in lauter Parallele und selige Furchen aufgelöst, über die alsdann liebend die Finger der Söhne fuhren, um die letzten Spuren des Vaters zu suchen. Für immer eingegraben in das universale Lächeln der Fassade. Aber dann riss ich mich mit letzter Willenskraft los, tappte nach der dritten Dimension und befreite, wieder zum Menschen geworden, die beschlagene Ladentür von den Hängeschlössern und Eisenstäben. Dann ging ich an der hohen Mauer aus Cheviot und Kord entlang und fuhr mit der Hand über die Kanten der Stoffballen wie über die Säume von Frauenröcken. Für mich war der Laden ein Ort ewiger Martern und Qualen, denn ich betrachtete den Verfall der Branche mit schmerzlicher Bewegung. Wer von der heutigen Generation der Seidenzeughändler kannte noch die guten Traditionen der alten Kunst. Wer von Ihnen wusste zum Beispiel noch, dass eine Reihe von Stoffballen nach den Grundsätzen kaufmännischer Kunst in den Regalen gestapelt, unter dem von oben nach unten gleitenden Finger einen Ton wie eine Klavierskala von sich geben musste? Was konnte mir da die Frau samt ihrer Loyalität in der Gegenwart helfen? Sie war für heroische Aufgaben nicht geschaffen. Mittlerweile bevölkerte sich der Laden mit den Gehilfen. Einem Skorpion gleich lauerte ich hinter dem Schreibtisch, ließ meine Brillengläser giftig funkeln und raschelte wie eine Maus in den Papieren. Meine Gereiztheit wuchs. Ein Viereckglanz brannte auf dem Fußboden. Die Hitze nahm zu, reizte die Wut der Fliegen und spritzte helle Punkte auf ihre metallischen Flügeldecken. Das Viereck aus Licht kam bis zum Schreibtisch. Die Papiere loderten wie eine Apokalypse. Verzweiflung packt mich bei dieser Explosion der Farben, bei dieser Anarchie des Bunten. Sie rasen in leuchtenden Orgien über die Welt hinweg. Meine Hände zittern. Mein Gaumen ist bitter und trocken, wie vor einem Anfall. Mein Grimm steigert sich im gleichen Maße, wie die Sonne stärker wird. Als aber die Frau herbeistürzt und ganz atemlos: "Was ist dir, Jakob?" ruft, ist es bereits zu spät. Ich sträube mich mächtig und gerate in Harnisch. Es ist, als zerfalle mein Gesicht unaufhaltsam und verpuppe sich unter der Last einer unfassbaren Kalamität. Ich begreife, was geschehen ist, erzittere ich gewaltig, surre auf und schieße vor aller Augen als monströse, haarige, stählern blitzende Fliege umher, die in tollem Flug gegen die Wände und die Spiegel des Ladens stößt. Zutiefst ergriffen lauschen sie meinem hoffnungslosen Lamento, meiner hohlen, breit modulierten Klage, die unter der dunklen Decke des Ladens aufwärts und abwärts durch alle Register unergründlichen Schmerzes und untröstlichen Leidens läuft. Sie lauschten schweigend und konsterniert, beschämt von solch bedauerlicher Tatsache, und wichen gegenseitig ihren Blicken aus. Das war meine raffinierte Rache, meine Revanche an ihrem Gewissen. Sie waren seitdem auf ewig dazu verurteilt, dieses klägliche, tiefe Brummen zu hören, das immer aufdringlicher, immer schmerzlicher klagte und plötzlich verstummte. Auf einmal war überall Stimmengewirr. Ich schrie vor Zorn und Verzweiflung. Aber in diesem Augenblick war der Stimmengewirr ganz nahe. Ich wurde purpurrot vor Aufregung und sprang auf den Ladentisch. Und als die Menge die Festung im Sturm eroberte und als lärmende Meute den Laden betrat, kletterte ich mit einem Sprung auf die Tuchregale und stieß hoch über der Menge hängend auf voller Kraft in eine große Posaune aus Büffelhorn und blies Alarm! Aber das Gewölbe füllte sich nicht mit dem Rauschen der zur Hilfe eilenden Engel. Stattdessen antwortete jeden Klageruf der Trompete der große lachende Chor der Menge. Jakob handeln! Jakob, verkaufen! Riefen alle. Und dieses Rufen, ständig wiederholt, rhythmisierte sich zu einem Refrain, der von allen aus voller Kehle gesungen wurde. Da gab ich das Spiel verloren, sprang von dem hohen Gesims herab und stürzte schreiend auf die Tuchbarrikaden. Ich stemmte mich mit dem ganzen Körper in die mächtigen Baumwollballen und riss sie aus ihrer Verschanzung, schob mich unter Tuchpositionen und warf sie mit dumpfem Gepolter auf den Ladentisch. Die Ballen rutschten, entfalteten sich polternd und flogen als riesige Fahnen durch die Luft. Die Regale explodierten überall in Detonationen der Draperie als Wasserfälle aus Tuch, wie unter dem Schlag von Moses Stab. So ergossen erbrachen sich gewaltsam die Vorräte der Schränke und strömten als breite Flüsse dahin. Es schwamm der farbige Inhalt der Regale, wuchs, vermehrte sich und überschwemmte alle Theken und Tische. Die Wände des Ladens verschwanden unter den mächtigen Formationen dieser Tuchkosmogonie, unter diesen Gebirgszügen, die sich in mächtige Massiven türmten. Es öffneten sich breite Täler zwischen den Berghängen und unter das breite Pathos der Höhen mengten sich dröhnend die Linien der Kontinente. Himmel mit einem bunten Ausschlag bedeckt, mit wabernden Flammen bestreut. Die wuchsen, reiften und zugleich den ganzen Raum mit seltsamen Vogelvölkern erfüllten, die in großen sich kreuzenden Spiralen kreisten und voltierten. Es waren Vögel mit zwei Köpfen und vielen Flügeln unter ihnen. Auch Krüppel gab es, die einflügelig und ungeschickt durch die Luft hinkten. Der Himmel glich einem alten Fresko voller Fabeltiere und Scheusale, die kreisten, einander auswichen und in bunten Ellipsen wieder zurückkehrten. Ich streckte die Arme aus. Ich hatte sie voller Aufregung erkannt. Es war die ferne, vergessene Nachkommenschaft jener Vogelgeneration, die Adela einst in alle vier Himmelsrichtungen zerstreut hatte. Wie rührte mich diese unerwartete Rückkehr? Wie staunte ich über den Vogelinstinkt, über diese Anhänglichkeit an den Meister, die jedes vertriebene Geschlecht wie eine Legende in der Seele bewahrt hatte, um schließlich nach vielen Generationen am letzten Tag vor dem Erlöschen des Geschlechts in die Urheimat zurückzukehren. Aber diese papierenen, blinden und so gänzlich degenerierten Vögel konnten mich nicht mehr erkennen. Es war vielmehr wie ein Museum ausrangierter Geschlechter, wie die Rumpelkammer des Vogelparadieses. Vergeblich rief ich sie mit der alten Zauberformel in der vergessenen Vogelsprache herbei. Sie sahen und hörten mich nicht. Plötzlich pfiffen Steine durch die Luft. Das waren die Spaßmacher, das dumme, gedankenlose Volk. Sie zielten der Reihe nach mit ihren Geschossen auf den fantastischen Vogelhimmel. Und die Vögel fielen herab. Von den Geschossen getroffen, hingen sie schwer in der Luft und verwelkten dort. Ehe sie die Erde erreichten, waren sie schon formlose Federhaufen. Augenblicklich bedeckte sich die Höhe mit seltsamem, fantastischem Aas. Ehe ich auf das Schlachtfeld eilen konnte, lag dieses herrliche Vogelgeschlecht schon tot auf den Felsen ausgestreckt. Jetzt erst, aus der Nähe, konnte ich den ganzen Schund dieser verarmten Generation, diese ganze Lächerlichkeit ihrer trödelhaften Anatomie betrachten. Es waren riesige Federbälge, irgendwie mit altem Luder ausgestopft. Einige waren mit einem zottigen, klebrigen Fell wie Uhre bedeckt und stanken widerlich. Andere erinnerten an bucklige, kahle, verreckte Kamele. Andere endlich waren offenbar aus einer bestimmten Art Papier gemacht, hohl im Innern und herrlich bunt von außen. Manche erwiesen sich aus der Nähe als nichts anderes, denn große Pfauenschweife und bunte Fächer, denen man auf unbegreifliche Art ein bisschen scheinbares Leben eingehaucht hatte. Das war eine traurige Rückkehr in den verwüsteten Laden. Zwischen den Fragmenten der erloschenen Landschaft sah ich die vom Schlaf aufstehenden Gehilfen. Sie erhoben sich aus den Tuchballen und gähnten in die Sonne. Aus der Küche oben hörte ich Adela den Kaffee mahlen. Ich sah sie vor mir, noch warm vom Schlaf und mit zerzausten Haaren, wie sie die Mühle an ihre weiße Brust drückte. Der Kater wusch sich im Glanz und Feuer der Sonne. Und schon stehe ich inmitten des Schlafzimmers. Ein glänzender Messingritter, ein wahrer Heiliger Georg. Überlebensgroß durch den Küras. Die goldenen Buckel der Arm- und Beinschienen. Die ganze klirrende Rüstung polierter Goldbleche. Der Leib eines gewaltigen Insekts. Riesengroß durch die Rüstung. Und im Glanz des Goldblechs dem Archistrategen der himmlischen Heerscharen ähnlich. Du bist ganz verändert, Jakob, sagte die Frau, die gerade aus der Sommerfrosche heimgekehrt ist. Du bist großartig, sagt sie. Dennoch wirst du nachts nicht aus dem Haus gehen. Vergiss nicht, dass wir seit meiner Rückkehr noch keine Gelegenheit hatten, ordentlich miteinander zu sprechen. Ich betrachte Feuerwehrleute als Taugenichtse, sagte der älteste Gehilfe Theodor. Wir erlauben ihnen erst gar nicht, bei der Löschung eines Brandes mitzuwirken, wegen ihrer kindischen Unverantwortlichkeit. Beim Anblick von Bränden heulen sie gemeinhin vor Freude, klatschen in die Hände und tanzen wie verrückt. Außerdem werden sie gegen Ende des Herbstes faul und schläfrig, nicken stehenden Fußes ein und wenn der erste Schnee fällt, sieht man sie überhaupt nicht mehr. Nein, zum Löschen kann man sie nicht verwenden. Dazu verwenden wir Kaminkehrer und städtische Polizisten. Wie dem auch sei, sagt Adela, den Himbeersaft gebe ich Ihnen nicht. Ich habe mir nicht deshalb in der Küche beim Einsieden den Teint verdorben, dass diese Nichtsnutze ihn austrinken. Statt jeglicher Antwort setze ich die Trillerpfeife an den Mund und pfeife durchdringend. Als hätten sie am Schlüsselloch gelauscht, stürzen vier schlanke Jünglinge herein und stellen sich längs der Wand in Reih und Glied auf. Das Zimmer wird heller vom Gefunkel ihrer Helme, während sie in militärisch strammer Haltung dunkel und sonnengebräunt unter ihren hellen Schöpfen meiner Befehle harren. Auf ein Zeichen von mir packen zwei von ihnen von beiden Seiten eine große Korbflasche voll purpurner Flüssigkeit. Und ehe Adela sie daran hindern kann, laufen sie schon polternd die Treppe hinab und schleppen den kostbaren Raub fort. Die zwei anderen grüßen militärisch und folgen ihnen. Ein Weilchen scheint es, als wolle Adela sich zu unüberlegten Handlungen hinreißen lassen. Ein solches Feuer sprüht aus ihren schönen Augen. Doch ich warte nicht den Ausbruch ihres Zornes ab. Mit einem Satz befinde ich mich auf dem Fensterbrett und öffne die Flügel. Alle laufen mir nach. Der Ring, mieseldicht mit Lichtern übersät, brodelt von einer bunten Volksmenge. Vor unserem Haus rollen 8 Feuerwehrmänner eine große Segelleinwand aus. Ich drehe mich noch einmal um, lasse den ganzen Prunk meiner Rüstung funkeln und salutiere schweigend. Dann springe ich mit ausgebreiteten Armen, leuchtend wie ein Meteor, in die von 1000 Lichtern flammende Nacht. Stellen wir uns vor, wie die Feuerwehrleute nun so schlafend dastehen. Trunken von Himbeersaft. Inwendig prall von klebriger Süße und Feuer. Das ist aber noch nicht das Ende. Steigen wir tiefer hinab. Nur keine Angst. Ich bitte, mir die Hand zu reichen. Noch ein Schritt und wir sind bei den Wurzeln. Sogleich wird alles verästelt, düster und wurzelig wie im tiefsten Wald. Wir sind auf der anderen Seite. Wir sind auf der Sohle der Dinge, in der mit wirrer Phosphoreszenz behafteten Finsternis. Welch ein Kreisen, Verkehr und Gedrängel. Was für ein Wimmeln und Wuseln, was für Wanderungen und Tumulte, was für ein Wirrwarr und Durcheinander der Geschichte. Weiter führt dieser Weg nicht mehr. Hier sind die großen Brutöfen der Geschichte, die Fabriken der Fabulierkunst, die nebeligen Rauchkammern der Fabeln und Märchen. Alles, was wir jemals gelesen, alle vernommenen Geschichten und niemals vernommenen, die uns von Kindern an als Träume verfolgen, sind hier. Nirgend anders ist ihr Haus und ihr Vaterland. Woher nehmen die Schreiber ihre Stoffe? Woher sonst schöpften sie den Mut zum Fabulieren? Spürten sie nicht diese Reserven, diese Kapitale, diese hundertfachen Mannigfaltigkeiten hinter sich, von denen die Unterwelt vibriert? Was für ein Wirrwarr an Gerüchten, was für ein wurlendes Wispern der Erde. Oh, dein Ohr pulst unerschöpfliche Überredung. Du gehst mit geschlossenen Augen in dieser flüsternden, lächelnden, verheißungsvollen Wärme dahin. Unendlich belästigt. Tausendfältig von Fragen, wie von Millionen süßer Mückenstiche pikiert. Ich wollte, du könntest etwas mitnehmen davon. Irgendetwas. Wenigstens eine Fingerspitze voll. Es gibt so viele ungeborene Ereignisse. Oh, diese klagenden Chöre zwischen den Wurzeln, die sich gegenseitig überschwatzenden Plaudereien, diese unerschöpflichen Monologe inmitten plötzlich ausbrechender Improvisationen. Ob die Geduld reicht, sie anzuhören? Ich wollte dich schon längst etwas fragen. Ja? Was für einen Sinn haben in unserem Fall die Klatschereien und Lügen, die du über den Vater ausstreust? Was für Lügen? Ich kenne sie von Adela. Aber ich weiß, dass sie von dir ausgehen. Ich will die Wahrheit wissen. Ich habe nicht gelogen. Mit diesen Küchenschaben hat es seine Richtigkeit. Du erinnerst dich doch selber. Ich geriet in Verwirrung. Ich erinnerte mich tatsächlich an diese Schabeninvasion, an diese Flut schwarzen Gewimmels, welches das nächtliche Dunkel mit seinem Spinnengeränne erfüllte. Alle Spalten waren voll zitternder Bärte. Jede Ritze konnte plötzlich Küchenschaben ausspeien. Und aus jeder Fuge im Fußboden konnte dieser schwarze Blitz herausschießen, der in verrücktem Zickzack über den Fußboden lief. Ach, dieser wilde Wahnsinn der Panik. Ach, und diese Entsetzensschreie Jakobs, der mit einem Wurfspieß in der Hand von Sessel zu Sessel sprang. Ohne Speise oder Trank zu sich zu nehmen, mit roten Fieberflecken auf den Wangen, Krämpfe von Abscheu und Ekel um den Mund eingegraben, verwilderte mein Vater vollständig. Es war klar, dass kein Organismus lange diese Spannung des Hasses aushalten konnte. Ein schrecklicher Ausschlag verwandelte sein Gesicht in eine steife, tragische Maske, in der nur die Augäpfel hinter dem unteren Lid verborgen auf der Lauer lagen. Gespannt wie Bogensehnen, in ewigem Verdacht. Mit einem wilden Aufschrei riss er sich plötzlich aus dem Sessel hoch, stürzte blindlings in die Zimmerecke und hob schon den Wurfspeer, auf dem eine aufgespießte, riesige Küchenschabe verzweifelt den Wirrwarr ihrer Beine bewegte. Doch ich kam dem Schreckensbleichen sofort zu Hilfe und nahm ihm die Lanze samt der aufgespießten Trophäe weg, um diese im Wasserkübel zu ertränken. Mein Vater besaß damals nicht mehr die Widerstandskraft, die gesunde Menschen vor den Faszinationen des Abscheus und des Ekels schützt. Anstatt sich davon zu befreien, verstrickte er sich eine Beute der Raserei immer fester in ihnen. Die traurigen Folgen ließen nicht lange auf sich warten. Alsbald zeigten sich die ersten verdächtigen Anzeichen, die uns mit Bestürzung und Trauer erfüllten. Das Benehmen Jakobs änderte sich. Seine Raserei, die Euphorie seiner Erregtheit, erlosch allmählich. In Bewegungen und Mimik begannen sich Anzeichen eines bösen Gewissens zu verraten. Er fing an, uns zu fliehen. Er versteckte sich den ganzen Tag in den Winkeln, auf den Schränken, unter dem Bett. Ich sah den gnädigen Herrn des Öfteren, wie er nachdenklich die eigenen Hände betrachtete und den Zustand der Haut und der Nägel erforschte, auf denen nach und nach schwarze Flecken, den Schalen einer Schabe gleich, hervortraten. Tagsüber widersetzte er sich noch mit den Resten seiner Kraft und kämpfte. Aber des Nachts, da stürmte die Faszination in mächtigen Attacken auf ihn los. Ich sah ihn zu später Stunde im Licht einer Kerze, die auf dem Boden stand. Mein Vater lag nackt auf der Erde, gesprenkelt mit schwarzen Totenflecken, gezeichnet mit Rippenbögen einer fantastisch nach außen durchscheinenden Anatomie. Er lag auf allen Vieren, besessen von der Faszination des Abscheus, die ihn in die Tiefe ihrer verworrenen Wege schleifte. Mein Vater bewegte sich in der vielgliedrigen, komplizierten Gangart eines sonderbaren Rituals vorwärts, in dem ich mit Entsetzen eine Nachahmung des Schabenzeremonials erkannte. Macht der Versuchung, die uns zum Formen verlockt. Seit dieser Zeit sagten wir uns von Jakob los. Seine Ähnlichkeit mit einer Küchenschabe machte sich mit jedem Tag deutlicher bemerkbar. Jakob hatte sich in eine Küchenschabe verwandelt. Wir begannen uns daran zu gewöhnen. Wir bekamen ihn immer seltener zu Gesicht. Er blieb auf seinen Schabenwanderungen wochenlang verschwunden. Wir vermochten ihn nicht mehr von den anderen zu unterscheiden. Er hatte sich völlig mit diesem schwarzen, fantastischen Geschlecht vereint. Wer konnte sagen, ob er noch in irgendeiner Ritze des Fußbodens lebte, ob er in den Nächten in Schabenaffären verwickelt durch die Zimmer lief? Oder ob er sich vielleicht unter diesen toten Insekten befand, die ich allmorgendlich den Bauch nach oben und die Beine gesträubt vorfand und voller Abscheu auf die Kehrschaufel nahm und hinauswarf. Und dennoch, was sollte das alles für einen Sinn haben? Und wenn er nun hinab quäle mich nicht, mein Lieber. Ich habe dir schon gesagt, dass der Vater als Commis-Voyageur über Land reist. Du weißt doch, dass er mitunter nachts heimkommt, um vor dem Morgengrauen noch weiterzufahren. Ihn an den Häusern und an den Dächern, in die er einer Furie gleich hineinfuhr. Eins nach dem anderen schienen die Dächer, wenn seine Kraft in sie einging, zu wachsen und vor Wahnsinn zu explodieren. Er überrollte die Plätze, ließ weiße Einöde auf den Gassen zurück, fegte alle Häuserreihen im Umkreis blank. Der ganze Ringplatz schien als leerer Kahlkopf unter seinen mächtigen Flügeln sich zu bauschen und zu glänzen. Am Himmel blähte der Wind kalte und tote Farben auf. Giftgrüne, gelbe und lila Streifen, die fernen Gewölbe und Arkaden seines Labyrinths. Ehe er weiterflog und Raum um Raum mit Tumult und Bestürzung erfüllte. Die riesigen Buchen rings um die Kirche standen mit erhobenen Armen wie Zeugen erschütternder Offenbarungen da und schrien. Und überall erhoben sich die Häuser mit lautem Geschrei und verkündeten in Anfällen von Hellseherei Zeichen und Wunder. Wir bekamen an diesem Tag kein Mittagessen, denn das Feuer in der Küche kehrte als Rauchschwaden in die Stube zurück. In den Zimmern war es kalt und roch nach Wind. Um die zweite Nachmittagsstunde brach in der Vorstadt ein Brand aus und griff gewaltig um sich. Die Mutter und Adela fingen an, die Betten, die Pelze und die Kostbarkeiten einzupacken. Es wurde Nacht und wiederum Tag. Und abermals Nacht, der Wind nahm ständig zu an Kraft und Gewalt, entfaltete sich übermäßig und baute über der Stadt einen vielstöckigen, vielfältigen Raum, ein schwarzes Labyrinth, das in endlosen Wolkenetagen emporwuchs. Das Zimmer bebte nun leise, die Bilder an den Wänden klirrten, die Fensterscheiben funkelten im fetten Widerschein der Lampe. Die Vorhänge hingen gebläht und gebauscht vom Atem dieser stürmischen Nacht an den Fenstern. Es fiel uns ein, den Vater seit ewig nicht mehr gesehen zu haben. Wir meinten, dass er sich irgendwann in den Laden begeben haben müsse, wo ihn der Sturmwind überrascht und ihm den Rückweg abgeschnitten habe. »Die ganze Zeit hat er nichts gegessen«, jammerte die Mutter. Der älteste Gehilfe Theodor unternahm es, sich in Nacht und Sturm auf den Weg zu machen, um ihm eine Stärkung zu bringen. Mein Bruder schloss sich der Expedition an. In große Bärenpelze gehüllt, beschwerten sie ihre Taschen mit Bügeleisen und Mörsern, einem Ballast, der verhindern sollte, dass sie vom Sturmwind fortgeweht würden. Nachdem der Wind sie verschlungen hatte, verstummte er ein Weilchen. Adela und die Mutter versuchten aufs Neue, ein Feuer im Küchenherd zu entfachen. Die Zündhölzer erloschen. Durch das Ofentürchen blies es Asche und Ruß herein. Wir standen unter der Tür und horchten. In den Klagen des Windes ließen sich allerhand Stimmen, Debatten, Anrufungen und Schwätzereien vernehmen. Es war uns, als hörten wir die Hilferufe des im Sturmwind verirrten Vaters. Bald schien wieder der Bruder mit Theodor sorglos unter der Tür zu plaudern. Der Eindruck war so täuschend, dass Adela die Tür öffnete und tatsächlich Theodor und meinen Bruder erblickte, die sich mit großer Mühe aus dem Sturmwind herausarbeiteten, indem sie bis unter die Achseln steckten. Sie erzählten verworren von der Nacht und vom Sturm. Ihre winddurchtränkten Pelze rochen jetzt nach Luft. Sie zwinkerten mit den Lidern im Licht, ihre Augen noch voller Nacht. Offenbar konnten sie nicht bis zum Laden vorstoßen, hatten den Weg verloren und fanden kaum noch zurück. Sie erkannten die Stadt nicht wieder. Alle Gassen waren wie umgestellt. Die Mutter argwöhnte, dass sie logen. Tatsächlich machte diese ganze Szene den Eindruck, als hätten sie eine Viertelstunde lang in der Dunkelheit unter dem Fenster gestanden, ohne sich überhaupt entfernt zu haben. Doch vielleicht gab es die Stadt und den Ring wirklich nicht mehr. Und der Wind und die Nacht hatten unser Haus nur mit schwarzen Kulissen voller Heulen, Pfeifen und Stöhnen umgeben. Vielleicht gab es diese ungeheuren und kläglichen Räume, die uns der Wind suggerierte, überhaupt nicht. Vielleicht gab es diese beklagenswerten Labyrinthe, diese fensterreichen Trakte und Korridore, auf denen der Wind wie auf langen, schwarzen Flöten spielte, schlechthin nicht. Immer mehr festigte sich in uns die Überzeugung, dass dieses ganze Unwetter nur eine nächtliche Don Quixoterie war, die auf engem Kulissenraum die tragische Maßlosigkeit, die kosmische Obdachlosigkeit, die Verweisung des Sturmwinds nachahmte. Was es auch damit auf sich haben mochte. Jedenfalls kehrten wir, die vermeintlichen Hilferufe des Vaters noch im Ohr, dennoch mit einer gewissen Erleichterung zu unseren Beschäftigungen zurück. Adela läutete wiederum mit dem Mörser und stieß den Zimt. Die Mutter setzte ihre unterbrochenen Gespräche fort und der Gehilfe Theodor lauschte den Prophezeiungen der Dachböden, auf deren Echohalden ganze Batterien leerer Flaschen und Töpfe vor sich hinklirrten und schepperten. Wobei er lächerliche Grimassen schnitt, die Brauen hochzog und in sich hineinlachte. Es war in der späten und verlorenen Periode der völligen Auflösung. In der Periode der endgültigen Liquidierung unserer Geschäfte. Das Schild über der Tür unseres Ladens war schon längst entfernt. Bei halb herabgelassenen Jalousien führte ich einen verstohlenen Handel mit den Resten. Adela war nach Amerika ausgewandert. Es hieß, dass der Dampfer, mit dem sie gefahren, untergegangen sei und alle Passagiere ihr Leben eingebüßt hätten. Wir haben dieses Gerücht nie nachgeprüft. Die Kunde über das Mädchen verlor sich. Wir hörten nichts mehr von ihm. Es begann eine neue Ära. Leer, nüchtern und freundlich, weiß wie Papier. Das neue Dienstmädchen, Genia, anämisch, blass und knochenlos, schob sich weich durch die Zimmer. Sie hatte einen mattweißen Zahn und war nicht einmal unter den Lidern ihrer Emaille-Augen rosig. Aus Zerstreutheit machte sie manchmal eine Einbrenne aus alten Rechnungen und Durchschriften, fade und nicht zu genießen. In dieser Zeit war mein Vater schon definitiv gestorben. Er war schon mehrere Male gestorben, aber immer noch nicht gänzlich, immer mit gewissen Vorbehalten, die zur Revision dieser Tatsache zwangen. Eine Zeit lang machten wir einen großen Bogen um seinen Iltis gefütterten Pelz. Der Pelz atmete. Die Panik der ineinander verbissenen und vernähten Tierchen huschte in ohnmächtigen Zuckungen über ihn hinweg und verlor sich in den Falten der Felle. Wenn man das Ohr anlegte, konnte man das melodische Schnurren ihres einträchtigen Schlafes hören. In dieser gut gegerbten Form, mit diesem leichten Geruch von Iltissen, Morden und nächtlicher Brunft, hätte er es Jahre überstehen können. Aber auch da hielt er es nicht lange aus. Das hatte jedoch seine gute Seite. Indem Jakob so seinen Tod in Raten zerkrümelte, machte er uns langsam mit der Tatsache seines Abgangs vertraut. Wir wurden seinen Wiederkünften gegenüber gleichgültig, die immer seltener und mit jedem Mal trauriger wurden. Eines Tages kam die Mutter mit konsternierter Miene aus der Stadt zurück. Schau, Josef, was für ein Zufall. Ich habe ihn auf der Stiege erwischt, wie er von Stufe zu Stufe sprang. Und sie hob das Taschentuch von etwas, das sie auf einem Teller hielt. Ich erkannte ihn sofort. Die Ähnlichkeit war nicht zu verkennen, obwohl er jetzt ein Krebs oder ein großer Skorpion war. Wir bestätigten uns dies mit den Augen. Zutiefst verwundert über die auffallende Ähnlichkeit, die sich trotz der Veränderungen und Metamorphosen noch immer mit unwahrscheinlicher Kraft aufdrängte. Lebt er? Versteht sich. Kaum, dass ich ihn festzuhalten vermag. Soll ich ihn auf den Fußboden lassen? Sie stellte den Teller auf den Boden und über ihn gebeugt betrachteten wir ihn jetzt genauer. Zwischen seinen vielen bügelförmigen Beinen zusammengesunken, bewegte er diese unmerklich. Die etwas gehobenen Scheren und Fühler schienen zu lauschen. Ich neigte die Schüssel und der Vater kroch vorsichtig und mit einer gewissen Unentschlossenheit auf den Fußboden heraus. Doch als er den ebenen Boden unter sich verspürte, begann er plötzlich mit allen seinen zahlreichen Beinen zu laufen. Wobei er wie ein richtiger Gliederfüßler mit seinen harten Schalen klapperte. Ich vertrat ihm den Weg. Er zögerte. Nachdem er mit seinen Wogen und Fühlern das Hindernis abgetastet hatte, um dann die Scheren zu heben und seitlich auszubrechen. Wir ließen den Vater in die gewählte Richtung laufen. Und ehe wir uns dessen versehen hatten, kletterte er mit der ganzen Armatur seines Geläufs, ohne sich aufzuhalten, leicht und behende die Wand hinauf. Ich schüttelte mich in instinktivem Abscheu, während ich diese vielgliedrige Wanderung verfolgte, die sich raschelnd auf den Papiertapeten abspielte. Wenn man so seine geduldigen Erkundungen im Bereich des Zimmers sah, konnte man denken, dass er irgendetwas verbissen und beharrlich suchte. Von Zeit zu Zeit lief er in eine Ecke der Küche unter das tropfende Wasserschaff. Und wenn er die Pfütze erreicht hatte, schien er zu trinken. Manchmal blieb er tagelang verschwunden. Er schien vortrefflich ohne Essen auszukommen. Und wir bemerkten nicht, dass er dadurch etwas von den Bekundungen seiner Vitalität eingebüßt hätte. Mit aus Scham und Ekel gemischten Gefühlen nährten wir tagsüber die heimliche Angst, dass er uns nachts im Bett besuchen könnte. Aber das ereignete sich kein einziges Mal. Obwohl er tagsüber auf allen Möbelstücken herumwanderte und sich mit Vorliebe in dem Spalt zwischen den Schränken und der Wand aufhielt. Gewisse Äußerungen von Verstand und sogar eine gewisse schalkhafte Ausgelassenheit ließen sich nicht übersehen. Bald lernte er, unter geschlossenen Türen die Scheren und die Beine durchzuschieben. Und nach einigen angestrengten Körperbewegungen gelang es ihm, sich seitwärts unter der Tür hindurch ins Zimmer hineinzuzwingen. Das schien ihm Freude zu machen. Er döste dann unter dem Tisch, blieb ganz ruhig liegen und atmete nur leicht mit dem Hinterleib. Was dieses rhythmische Pulsieren des glänzenden Hinterleibs bedeutete, konnten wir nicht erraten. Es war etwas Ironisches, Unanständiges und Boshaftes, das zugleich auch niedrige und wollüstige Genugtuung auszudrücken schien. Die Auflösung in unserem Haus zog immer weitere Kreise. Genia schlief tagelang. Ihr schlanker Körper wogte knochenlos in tiefem Atem. Wir fanden häufig Zwirnspulen in der Suppe, die sie aus Unachtsamkeit und in merkwürdiger Zerstreutheit zugleich mit dem Gemüse hineingeworfen hatte. Der Laden stand in Continuo Tag und Nacht offen. Und der Ausverkauf bei halbgeschlossenen Jalousien nahm tagtäglich unter Handeln und Feilschen seinen komplizierten Verlauf. Nur widerwillig lasse ich mich herbei, wahrheitsgemäß die unfassliche Tatsache zu berichten, vor deren Wirklichkeit mein ganzes Wesen zurückschaudert. Bis auf den heutigen Tag kann ich nicht begreifen, dass allein wir in jeder Hinsicht die bewussten Urheber dieser Tatsache waren. In bestimmter Beleuchtung nehmen die Ereignisse Merkmale einer seltsamen Fatalität an. Denn die Fatalität meidet nicht unser Bewusstsein und unseren Willen, sondern spannt sie so in ihren Mechanismus ein, dass wir wie in einem lethargischen Schlaf Dinge zulassen und aufnehmen, vor denen wir uns unter normalen Bedingungen sträuben. Wie konntest du das tun? Wenn es wenigstens Genia getan hätte, aber du selber? Als ich, erschüttert durch die vollendete Tatsache, meine Mutter das fragte, weinte sie, rang die Hände und vermochte keine Antwort darauf zu geben. Ob sie dachte, dass es für den Vater so besser sein würde? Ob sie darin den einzigen Ausweg aus seiner hoffnungslosen Situation erblickte? Oder ob sie einfach unbegreiflich leichtsinnig und gedankenlos gehandelt hatte? Das Fatum findet tausenderlei Ausflüchte, wenn es darum geht, seinen unbegreiflichen Willen durchzusetzen. Irgendeine kleine momentane Trübung unseres Verstandes, ein Augenblick Verblendung oder Unvorsicht genügt, um eine Tat zwischen der Skylla und Charybdis unserer Entschlüsse hindurchzuschmuggeln. Dann kann man sie zwar im Nachhinein endlos interpretieren und die Motive deuten, aber die vollzogene Tatsache bleibt unwiderruflich und ein für allemal entschieden. Wir kamen erst zu uns und wurden erst aus unserer Verblendung aufgerüttelt, als mein Vater auf einer Schüssel hereingetragen wurde. Er lag groß und aufgequollen, infolge des Kochens blassgrau und galertartig da. Wir saßen schweigend wie Vergiftete herum. Meine Mutter befahl, die Schüssel in den Salon zu stellen. Dort lag er auf dem mit einer Plüschdecke bedeckten Tisch neben dem Fotoalbum und einem mechanischen Leierkasten mit Zigaretten. Von uns gemieden und regungslos. Aber damit sollte die irdische Wanderschaft meines Jakob noch nicht zu Ende sein. Und diese Fortsetzung, diese Verlängerung der Geschichte über die anscheinend endgültigen und zulässigen Grenzen hinaus, ist ihr schmerzlichster Punkt. Warum gab er nicht endlich das Spiel verloren? Warum bekannte er sich am Ende nicht als gestorben? Zumal er wahrhaftig schon allen Grund dazu hatte und das Schicksal in seiner völligen Vernichtung nicht mehr weitergehen konnte. Nach einigen Wochen regungslosen Liegens konsolidierte er sich gleichsam in sich selber und schien sozusagen wieder langsam zu sich zu kommen. Eines schönen Morgens fanden wir die Schüssel leer. Nur ein Bein lag am Rand des Tellers, das er in der erkalteten Tomatensoße und in der von seiner Flucht zerstampften Gallerte verloren hatte. Gekocht, die Beine unterwegs verlierend, schleppte er sich mit den Resten seiner Kräfte weiter auf eine heimatlose Wanderschaft. Und wir bekamen ihn nie mehr zu Gesicht. Das war des Buches letztes Wort. Mag sein, dass es den Geschmack einer merkwürdigen Betäubung hinterlässt. Ein Gemisch aus Hunger und Gereiztheit in der Seele. Wie gleichgültig einem Bücher doch werden können. Denn gewöhnlich gleichen sie Meteoren. Jedes von ihnen hat einen Augenblick, einen Moment, da es schreiend auffliegt wie ein Phönix und mit allen Seiten brennt. Dieses einen Augenblicks, dieses einen Moments wegen lieben wir sie dann, obgleich sie dann schon Asche sind. Und mit bitterer Resignation wandern wir manchmal spät über die erkalteten Seiten und lassen mit hölzernem Klappern ihre toten Formeln wie einen Rosenkranz durch die Finger gleiten. Das ist natürlich metaphorisch zu verstehen. Es gehört aber zur Eigenart meiner Existenz, dass ich in Metaphern schmarotze und mich so leicht von den erstbesten Metaphern hinreißen lasse. Wenn ich so in Schwung gekommen bin und mich verrannt habe, muss ich mich erst mühevoll zur Umkehr zwingen und langsam wieder zur Besinnung kommen. Wir vergessen beim Umgang mit geläufigen Worten meist, dass auch sie Fragmente alter und ewiger Geschichte sind. Dass wir gleich den Barbaren unsere Häuser aus Trümmern von Götterstatuen bauen. Unsere nüchternsten Begriffe und Bezeichnungen sind ferne Ableitungen von Mythen und alten Geschichten. Es gibt kein Krümchen in unseren Ideen, das nicht aus der Mythologie stammte, nicht ungeformte, verkrüppelte, abgewandelte Mythologie wäre. Deshalb ist jegliche Poesie mythologisieren und sehnt sich nach Wiedergabe der Mythen von der Welt. Immer schon habe ich gefühlt, dass die Wurzeln des individuellen Geistes, genügend weit in die Tiefe gesenkt, sich in eine Art mythologischen Urwalds verlieren. Das ist der unterste Grund, über den man nicht mehr hinausgehen kann. Jedoch, ich brauche einen Kompagnon für meine entdeckerischen Vorhaben. Das, was für den einen Menschen ein Risiko, eine Unmöglichkeit, eine kopfstehende Laune ist, wird in vier Augen wiedergespiegelt zur Wirklichkeit. Die Welt scheint auf solche Gemeinschaft zu warten. Schließlich wird mein Reisegefährte, der echte Reisegefährte, mit dem unser eins rechnet, auch so verstehen, wenn ich ihm tief in die Augen schaue und auf deren tiefsten Grund diesen Blitz funkeln lasse. Durch diesen kurzen, aber mächtigen Blick, durch meinen flüchtigen Händedruck wird er begreifen, eindringen, erkennen und die Augen schließen vor Entzücken über sein tiefes Verständnis. Denn halten wir uns nicht unter dem Tisch, der uns trennt, alle insgeheim an den Händen? Das war, wie Jakob, mein Vater, sich von uns wegverwandelte. Ein Familiendrama, den Zimtläden und anderen Erzählungen von Bruno Schulz nacherzählt, in der deutschen Übertragung von Josef Hahn und Mikolai Dutsch. Es sprachen Horst Bollmann, der Vater, Grete Wurm, die Mutter, Werner Wölbern, der Sohn, Gabriela Maria Schmeide, die Dienstmagd und Walter Renneisen, der Worteverwalter. Ton und Technik Martha Seeberger und Birgit Vollmer, Regieassistenz Christoph Müller, Manuskript, Musikcollagen und Regie Heinz von Krame. Sie hörten eine Produktion des Hessischen Rundfunks aus dem Jahr 1998.